Falada – Ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinald Grebe und Tilla Kratochwil. Teil 1. Suse. Er war ein süchtiger Mensch. Beim Schreiben süchtig, tablettensüchtig, morphiumsüchtig, alkoholsüchtig und süchtig nach Frauen. Neumünster, 29. Dezember 1928. Lieber Kagelmacher, ich bin so anständig, Ihnen mitzuteilen, dass das Leben sich sofort an die Arbeit gemacht hat und dass ich mich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit Fräulein Issel, die Anna heißt, aber Suse genannt wird, verlobt habe. Sie kennt meine Vergangenheit. Von Hamburg bin ich hierher nach Neumünster verzogen. Freilich ist der Aufenthalt in diesem Nest, in dem mich jeder Dritte aus meiner unglücklichsten Zeit kennt und sich beeilt, es den ersten beiden mitzuteilen, etwas von der Art eines Spießrutenlaufens. Nebenbei sammle ich dann noch Annoncen, die dreckigste und ekligste Art, sein Geld zu verdienen. Ich verliere keine Sekunde das Gefühl, dass dies alles Übergang ist, belanglos, dass die Stunde kommen wird. Ich war sofort verliebt. Es ging ganz schnell. Das hatte ich noch nie erlebt. Liebste, Liebste, Liebste, geht es dir wie mir, meine Suse, dass du immer wieder an die vergangenen Tage zurückdenkst und dir die einzelnen Situationen ausmalst? Ich bin noch immer innerlich so erregt, so froh. Heute weiß ich, dass ich immer auf dich gewartet habe. Alle anderen waren nur Umweg und Vorbereitung. Hamburg, mein erster Brief im Glück. Mein Liebster, wer ist glücklicher von uns beiden? Das ist wohl nicht genau festzustellen, was? In meinem ganzen Leben habe ich kein solches Glück kennengelernt. Ich gehöre dir mit Leib und Seele und bete immer nur, dass ich dir immer genügen und dich nie enttäuschen möge. Aber du musst sicher noch viel Geduld mit mir haben. 5. Januar 1929. Mein süßes Mädchen, den wirklichen Rudolf Ditzen kennst du noch nicht. Zigarettendrehpause. Du musst mich immer nur weiter lieb haben, dann wird alles schon werden. Ach Suse, Suse, Suse, ach Suse. Weißt du übrigens, dass du mich noch nie mit irgendeinem Vornamen, geschweige denn irgendeinem Kosenamen angeredet hast? Dabei fällt mir ein, dass ich mich nach den Erzählungen meiner Mutter als kleiner Junge Utemann genannt habe. Wie wäre es denn damit? Lieber süßer Utemann, was fragt die Liebe nach warum und weshalb? Was fragt sie nach Äußerlichkeiten? Sie ist einfach da. Liebes Mädchen, ich habe unsere Verlobungsanzeigekarten dem Generalanzeiger mit 100 Stück in Auftrag gegeben. Lieber süßer Utemann, jetzt erst hat ja mein Leben einen Inhalt bekommen. Und gingest du plötzlich wieder aus meinem Leben hinaus, so wäre es nicht mehr lebenswert. Es liegt mir nur eben viel daran, dass wir endlich auch offiziell nach bürgerlichen Begriffen aneinander gebunden sind. Außerdem bin ich für mein armselig Teil stolz darauf, dein Brütgam zu sein. Ich gehöre dir ganz. So, Suse, jedenfalls musst du möglichst bald einmal zu einem Frauenarzt. Soll ich mich eventuell bei Hamburger Bekannten nach einer Adresse erkundigen? Wenn die Sache mit dem Gummipessar ginge, dann kämen wir ja billig davon. Jedenfalls möchte ich, dass der nächste Besuch der letzte ungesicherte ist. Präservativ sind ja ganz schön, aber wenn man Pech hat, kann so ein Ding auch mal platzen. Und ich möchte mit meiner Suse wirklich nicht den üblichen Brautpaar-Abtreibungskummer haben. Und vor allen Dingen nicht die daraus resultierenden gesundheitlichen Schäden. Liebster, mein bisheriges Leben war ja nur ein Suchen und Warten. Wie oft habe ich geglaubt, jetzt kommt die Liebe auch zu dir. Aber immer wieder war es eine große Enttäuschung. Und jetzt ist die Liebe, die echte große Liebe, doch noch zu mir gekommen und macht mich so unbeschreiblich glücklich. Soll ich es wirklich manchmal etwas schwerer haben als die anderen, habe ich ja auch ein nicht so alltägliches Glück wie die anderen. 5.2. Liebste Suse, da wir ja keine Geheimnisse voreinander haben wollen, will ich dir die Zeilen meiner Mutter voll inhaltlich hier nachhersetzen. Nun muss ich doch noch einmal auf die Angelegenheit deiner Verlobung kommen. Ich war nach allem Erlebten so fest davon überzeugt, dass du nicht heiraten dürftest, dass deine innere Unruhe, deine kritische Art und deine Unbeständigkeit dir in einer Ehe kein Glück bringen würden. Und auch der nicht, die du erwähltest. Ich habe beim Ordnen deiner Sachen ein Konzept gefunden, in dem du alle Gründe auseinandersetzt, warum du nicht heiraten kannst. Dass deine Gesundheit untergraben wäre durch Morphium, du auch keine Kinder haben könntest. Wie ich es las, sagte ich mir, es ist alles nur zu wahr. Nun kam deine Nachricht und ich habe einen großen Schrecken gehabt. Es ist ja alles erst im Werden bei dir. Nach deiner impulsiven Art hast du dich über diese schweren Bedenken schnell hinweggesetzt. Du musst dich nun in jeder Weise bemühen, wirklich ein anderer, ruhiger, zuverlässiger und beständiger Mensch zu werden. Was deine Wahl betrifft, kann ich gar nicht darüber urteilen. Wünsche, die ich wohl in Zeiten des Glücks für meinen Sohn hatte, habe ich längst begraben. So will ich nur hoffen, dass Fräulein Issel gut und tüchtig ist. Überlege es dir genau. Gute, das ist der Brief meiner Mutter. Sie hat ja natürlich von manchen Frauen gehört, mit denen ich es zu tun gehabt habe. Aber aus dem Brief klingt mir nur, dass sie mich eben nicht mehr kennen, wie ich heute bin. Dass sie noch immer an den anderen Rudolf denken, wie er früher war. Am 21. Juli 1893 wurde unser Rudolf geboren. Die Freude war groß. Nur kam leider viel Ungemach hinterher. Jahr aus, Jahr ein, jeden Tag. Ob Alltag, ob Sonntag, setzten sich meine Eltern nachmittags um 5 Uhr an den Flügel und spielten bis 6 vierhändig. Rudolf war ein ausgesprochener Pechvogel. Wie oft fiel er oder verletzte sich, es ist gar nicht zu zählen. Rudolf hatte jahrelang ein Darmleiden, Hautablösung. Einmal brachte ihn eine Blinddarmentzündung an den Rand des Todes. Unser Rudolf hat sich sehr viel langsamer als die anderen Kinder entwickelt. Mein Vater war mit Leidenschaft nur eines, nämlich Jurist. Ich war noch nicht 15, da wurde Vater Reichsgerichtsrat. Ostern 1901 fing unser Rudolf mit der Schule an. Der Direktor galt als Tyrann. Ich musste mich mit Rudolf vorstellen. Rudolf war ganz scheu, hatte die Hände in den Hosentaschen, antwortete nur, was unbedingt nötig war. Und der Direktor sagte böse, dich wollen wir schon zurechtkriegen. Professor Olearius, unser Klassenlehrer, hatte eine verdammt höhnische Art, die Schwächeren von uns aufzurufen und zu zwiebeln. Da hieß es etwa, jetzt wollen wir mal unser Schwachköpfchen aufrufen. Zwar weiß es nichts und wird auch diesmal nichts wissen, aber er diene uns allen zum abschreckenden Beispiel. Rudolf hatte einen schweren Unfall mit dem so heiß ersehnten Rad. Es dauerte lange, bis er sich einigermaßen erholte. Ich habe als Quintaner und Quartaner wahllos alles durcheinander gelesen. Ich erinnere mich noch an Scott, Swift, Balzac, Tolstoi. Im folgenden Jahr nahm er an einem Ausflug nach Holland teil. Wandervögel. Man gab sich herrlich frei und unbekümmert. Man ging auf Fahrt. Man verachtete Fremdwörter, Tabak, Alkohol. Wohl war er begeistert von dem Erlebten, aber er brachte auch den Typhus mit. Als einziger. Ich hatte Zeiten, da ich jeden Morgen, wenn alle noch schliefen, in Vaters Arbeitszimmer schlich und seine Akten las. Aber mich interessierte nicht so sehr das Juristische wie das Menschliche in ihnen. Mit klopfendem Herzen las ich die Vernehmungsprotokolle des Untersuchungsrichters, eines nach dem anderen. Rudolf war es ein wirklicher Kummer, dass er nicht an der Tanzstunde teilnehmen konnte. Der Arzt erklärte es für unmöglich, dass Rudolf kaum genesen tanzen könnte. Er wurde öfter zum Zusehen eingeladen, aber das war natürlich kein Ersatz. Aber so ist es gekommen, dass ich vor der wirklichen Welt die Welt der Bücher kennengelernt habe. Ehe ich noch was vom Leben wusste, lernte ich das erdichtete Leben erdichteter Gestalten kennen. Und das ist keine gute Reihenfolge. Ja, mein Name ist Achim Ditzen. Ich bin jetzt nun 81 Jahre alt. Das heißt, das Leben ist weitestgehend erledigt. Es sind vielleicht noch ein paar Jahre vor mir, aber wer weiß das. Gearbeitet habe ich früher, und das war für mich eine wichtige Etappe, in einer großen Druckerei hier in Dresden, als Ingenieur für Satztechnik, sagte man früher. Das gibt es ja heute nicht mehr. Ja, und jetzt lebe ich hier seit 60 Jahren in Dresden, obwohl ich aus Mecklenburg komme. Und fühlen uns wohl. Eines Tages im März 1911 kam die Mutter einer seiner Schulfreunde zu mir und teilte mir mit, dass mein Sohn die Absicht habe, sich das Leben zu nehmen. Wir trafen ihn in seinem Zimmer, Abschiedsbriefe schreibend. Mein Mann hat ihn damals mit Gewalt im Hause zurückgehalten. Er hatte mehrere Stunden ganz starr, ohne Bewegung, in seinem Sessel gesessen und war allem Zureden gegenüber durchaus unzugänglich. Nach dem Selbstmordversuch fand ich auf seinem Schreibtisch eine Menge Niederschriften, auch Gedichte und literarische Versuche. Eine Handschrift ist mir in Erinnerung geblieben. Herr, bleibe bei mir, denn es will Abend werden und ich fürchte mich so sehr. Lieber, lieber Ute, quäl dich doch nicht so. Vertraut sein, sich nicht schämen, alles sagen können. Das wird's auch bei uns sein, nicht wahr? Und wenn ich von dir, mein holdes Mädchen, auch erst sehr wenig weiß, so weiß ich doch, dass dein mildes Herz nicht nur den Mann in mir liebt, sondern auch sehr viel für den kleinen Jungen übrig hat und ihn auch sehr mütterlich liebt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du neulich sagtest, du hast nie für mich geschwärmt. Du hast mich eben nie als junges Mädchen geliebt. Und das ist sehr gut. Sondern nur als große, erwachsene Frau. Er war mein Junge. Nur meiner. Es war so selbstverständlich, dass ich ihn so nannte. Er war mein Junge und blieb es auch. Es lag auch etwas Mütterliches darin, wenn ich ihn so nannte. Aber das ist bei einer großen Liebe fast immer so. Und es war eine große Liebe. Ich will dir alles sagen. Immer. Die Kinder laufen ja auch zu der Mutter, wenn sie ein Spielzeug zerbrochen haben und weisen es vor und weinen, mach es wieder heil. So muss auch ich zu dir kommen dürfen und sagen dürfen, mach es wieder heil. Liebster Ute, manchmal kommt in meinem Glück so ein kleiner Zweifel, eine heiße Angst, dass du mich viel zu hoch einschätzt, dass du viel mehr in mir siehst, wie ich wirklich bin und dass du eines Tages enttäuscht sein wirst. Ich nehme dich ganz fest in meine Arme. Du gehörst zu mir. Du bleibst bei mir. Du bist mein Hafen, mein seliges Ende, mein Alles. Trennen kann nur ich dich von mir, dadurch, dass ich schlecht zu dir wäre, dich böswillig quälte, dich gerne verletzte. Unbegreiflich und ungewöhnlich war für mich alles, was mit ihm in mein Leben kam. Seine ganze Vergangenheit, das Rauschgift, die Unterschlagungen, das Duell mit seinem Freund, es war fast wie aus einem Roman. Das Duell. Ärztliches Gutachten. Am 17. Oktober 1911 wurde ich zu einer Leichenschau nach Eichfeld gerufen. Ich fand zunächst in der Stockmannschen Wirtsstube auf dem Sofa liegend einen blutbefleckten jungen Mann, der auf der linken Brustseite in der Herzgegend zwei Schussverletzungen hatte. Es war der Rudolstädter Primaner Ditzen, der mir nach Entfernung des Publikums erklärte, dass er mit dem Sekundaner Necker ein Duell gehabt habe. Hans Dietrich rief herüber: Harry, wir müssen schnell machen, wir werden sonst zu kalt. Dann machte er mir eine Schleife an, sich eine Blume. Dann lud er mir mein Gewehr. Ich wusste nicht, damit umzugehen, und wir stellten uns an unsere Plätze. Hans Dietrich von Necker im Abschiedsbrief an seine Mutter. Ich liebe meinen Freund Ditzen sehr. Er übte auf mich eine seltsame Gewalt aus. Er konnte mich völlig seinem Willen unterwerfen. Und während ich nun zielte, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Das ist ja Wahnsinn, dass du hier stehst. Aber nun war er erregt. Er kommandierte schnell. Ich hatte kaum mein Gewehr auf seine Brust gerichtet, da sagte er: Feuer! Ditzen ist ein 18-jähriger, grazil, fast kindlich gebauter Mensch, von blasser Gesichtsfarbe. Züge konstitutioneller, psychopathischer Beschaffenheit. Gepaart mit künstlerisch-literarischer Begabung. Die Eitelkeit hält er für seine stärkste Eigenschaft. Emma von Necker. Ich sprach mich meinem Sohn gegenüber aus und gab ihm zu erkennen, dass ich den Verkehr mit Ditzen nicht billige. Er missfiel mir vom ersten Augenblick an, zeigte sich äußerst überhebend und mir fiel auf, dass er einen unangenehmen Blick hatte. Ich brachte die Unterhaltung auf Literatur. Er ließ nur die modernste Literatur gelten, war sehr beschlagen darin und urteilte über die klassische Literatur, besonders über Goethe, sehr geringschätzig. Der Fehler, den ich begangen habe, ist der, dass ich, als ich es noch konnte, zu schwach war, mit ihm zu brechen. Aber als ich einmal in seinen Bannkreis gezogen war, war es dann zu spät. Wir schossen beide los. Ich sah zu ihm hinüber. Einen Augenblick stand er ganz still, dann fiel er mit einem Schrei nach hinten. Und ich hatte nur den Gedanken, wenn das jetzt auf der Bühne wäre, wie würde dieser Schrei für unecht und gemacht gehalten werden? Dann lief ich zu ihm. Wo ich das Gewehr gelassen habe, weiß ich nicht. Da rief er ganz laut, Harry, bitte, schieß noch einmal. Ich fand das Revolver nicht und dann rüttelte ich ihn bei der Hand und fragte ihn, wo ist das Revolver? Aber er lag ganz ruhig. Dann sah ich es weiter vorne im Gras liegen, nahm es, sah fort und schoss noch einmal aus nächster Entfernung auf ihn. Und dann auf mich. Zweimal. Der Patient Dietzen befand sich zur Zeit der Begehung der Tat in einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. § 51 Strafgesetzbuch. Aus dem umfangreichen Material geht hervor, dass der Angeschuldigte außerordentlich zur Schwermut neigte, ihm der Gedanke an den Tod äußerst nahe lag und er sich nach ihm sehnte. Du weißt doch, wie glücklich du mich machst. Du gehörst so sehr in mein Leben hinein, wie ich in deins. Freiwillig werde ich niemals wieder von dir gehen. Und wie könnte ich jemals mein Herz fortgeben? Du hast es doch. Und wenn ich mal nicht so froh aussehe, nimm es nicht so tragisch. Hab Geduld mit mir, Ute, nur ein bisschen Geduld. Ich bin eigentlich immer trotz vieler Freunde allein gewesen. Und das hat es wohl mitgemacht, dass ich meine innersten Gedanken immer für mich behalten habe und so verschlossen geworden bin. Immer hatte ich Angst, dass das, was ich sagen wollte, falsch verstanden würde. Aber pass auf, das wird auch besser. Wir kommen uns doch immer näher, nicht wahr? Und lernen uns immer besser kennen. Und wir haben uns lieb und können ohne einander nicht mehr sein. Meiner Mutter war es nicht recht, dass er kein Arbeitersohn war. Er kam aus sehr gutem Hause. Sein Vater war ein höherer Richter. Im Leben war er gescheitert und durfte nicht mehr zu seinen Eltern nach Hause kommen. Mich störte das nicht. Liebste Suse, was unser künftiges Einkommen angeht, so habe ich von Wachholz 225 und von den Eltern 85 Mark. Macht ja wohl 310 Mark. Wobei ich etwaige Einnahmen aus Schriftstellerei ganz außer Ansatz lasse. Mit 310 Mark müssen wir nicht nur gut auskommen, sondern auch mindestens 50 Mark monatlich zurücklegen können. Ich kannte keine anderen Kreise als die, in denen ich lebte. Und meine Träume über das Leben, das vor mir liegen könnte, waren sehr vage. Ich wollte etwas von der Welt sehen, Kinder wollte ich gerne und einen Mann, den ich lieben konnte und der mich liebte. 1915 beendete ich die Schule und fand erst nach einem Jahr eine Lehrstelle. Ich lernte im Großhandel, wo die Rohstoffe für die Putzmacherinnen verkauft wurden. Ein Jahr lang bekam ich 10 Mark im Monat, ein halbes Jahr 15 und das letzte halbe Jahr 20 Mark. Als ich mit den ersten 10 Mark nach Hause kam, war ich stolz, dass ich etwas verdient hatte und dachte, das Geld gehöre jetzt mir. Aber meine Mutter sagte nur, nun gib mal her und gab mir 1,75 Mark Taschengeld. So viel kostete die Monatskarte für die Straßenbahn und es blieb nichts übrig. Mein armes, liebes Mädel, ich wollte, ich wäre so reich, dass ich dir alle die Unannehmlichkeiten abnehmen könnte, die dich quälen. Denn was dir wehtut, wäre fast alles mit Geld zu heilen. Ich wünschte mir, dass eines Tages ein Mann käme und mich herausholen würde. Ich träumte davon, aber ich rechnete nicht damit. Ich war eine Angestellte und ich dachte, ich würde einen Angestellten heiraten. aber ein geistiger Mensch hätte es sein müssen, anders als die anderen. Wie ich als junger Ingenieur von der Ingenieurschule zurückkam, da wurde ich natürlich erstmal in einer Druckereiabteilung eingesetzt und sollte einfach Erfahrungen sammeln. Und da hatte ich dann plötzlich die Aufgabe, der Aufbauverlag hatte, ich glaube, jeder stirbt für sich allein, als Nachauflage oder Neuauflage in Auftrag gegeben und das war neu zu setzen. Und da hatte ich den an einen Setzer zu vergeben, der den Umbruch machen sollte, das heißt die Seiten zusammenbauen. Das waren ja alles damals handwerkliche Arbeiten und das ist so eine dieser Beziehungen, die ich dazu hatte. Aber eine direkte Beziehung, dass ich da mit dem Werk irgendwie was zu tun gehabt hätte und an der Rezeption oder irgendwie gearbeitet hätte, das gab es nicht, nein. Ich war auch immer sehr froh über diesen Abstand. Ich war Techniker und mein Vater war Autor und Schriftsteller und ich konnte nicht an ihm gemessen werden. Was ich mir erarbeitet hatte, war ich selber. Ausgaben im Monat April. Persönliche Ausgaben. Miete 45, Heizung 1320, Licht 5, Wäsche 13, Lebensmittel 46,96. Du musstest unbedingt lernen, mit Geld umzugehen. Denn ich habe ja gerade jetzt wieder eklatant bewiesen, dass ich es nicht lerne. Wer mit 35 Jahren noch genauso doof ist wie mit 18, der lernt es nie. So, nun ist wirklich genug von Geld geredet. Bügeleisen 6. Rest auf Mantel 15, Kaffeegeschirr 50, Heizkissen 11, Gesamt 82. Du meine liebste Suse, im Anfang hat man sich voreinander geniert, auf den Peapod voreinander zu gehen. Das gab sich. Auch du wirst mich eines Tages sehen, des Schimmers entkleidet, ein Geschöpf wie alle, leider nur ein Mensch. Hoffentlich. Hoffentlich ein Mensch. Und wirst mich, gib's alles Gute auf dieser Erde, noch dann lieben. So viel Hunger auf Kuss, dein Olla Ute. Auf der Sparkasse 1695, Bar 97,55, Guthaben an Verkehrsverein 150, Brammer 150. Gesamt 2092,55 Mark. Aber du bist doch Lämpchen, sagt er und nimmt sie in seine Arme. Sie ist so hilflos. Groß und hilflos, und sie kommt zu ihm um Schutz. Du bist doch Lämmchen. Und du bleibst Lämmchen. Wie kannst du werden wie die olle Scharrenhöfer? Nicht wahr? Und für unseren Murkel kann es auch nicht gut sein, wenn ich hier wohne. Der soll sich nicht ängstigen, seine Mutter will immer fröhlich sein, damit er auch fröhlich wird. Ja, ja, sagt er und streichelt sie. Es findet sich alles. Das sagst du jetzt, aber du versprichst mir nicht, dass wir ausziehen, gleich. Können wir es denn? Haben wir denn Geld dafür, anderthalb Monate lang zwei Wohnungen zu bezahlen? Ach, das Geld, sagt sie. Soll ich mich ängstigen, soll der Murkel schiech werden, wegen ein bisschen Geld? Tja, ach, das Geld, sagt er. Das böse Geld, das liebe Geld. Er wiegt sie zwischen seinen Armen hin und her. Plötzlich fühlt er sich klug und alt. Auf Dinge, auf die es bisher ankam, kommt es nicht mehr an. Er darf ehrlich sein. Ich habe keine besonderen Gaben, Lämmchen. Ich werde nicht hochkommen. Wir werden immer nach dem Geld krampfen müssen. Ach du, sagt sie halb singend. Ach du. Kleiner Mann, was nun? Kartoffeln und Krieg. Dr. Tecklenburg, Heil- und Pflegeanstalt Tannenfeld. Der Patient Dietzen ist auch zurzeit geistig krank und bedarf wegen seiner Selbstmordtendenzen der weiteren ärztlichen Behandlung in der Klinik. Aber auch sein körperliches Befinden würde die Inhaftierung zurzeit ausschließen. Dietzen ist ein 18-jähriger, grazil, fast kindlich gebauter Mensch von blasser Gesichtsfarbe in mäßigem Ernährungszustande, der bei einer Größe von 1,76 Meter bei der Aufnahme nur 108 Pfund wog. Ich halte Dietzen für einen im Denken sehr scharfsinnigen und im Reden schlagfertigen jungen Menschen, der sich äußerlich sehr in der Gewalt hatte, innerlich aber in der Bekämpfung seiner Triebe und Leidenschaften schwach war. Der vorliegenden Überreizung, die ans Pathologische grenzt, kann nur begegnet werden, wenn man den Jungen auf das Land, am besten in eine bäuerliche Wirtschaft gibt. Rittergut Posterstein, 19. August 1915. Lehrzeugnis. Hiddidsen hatte Gelegenheit, sich in allen Zweigen der Landwirtschaft, im Getreide- und Samenbau, in der Viehzucht, Branntweinbrennerei und Buchführung gründlich auszubilden. Er hat nicht nur die Kasse und die Bücher ein Jahr allein geführt, sondern auch in Amtsvorsteher- und Schiedsmannsgeschäften zu meiner großen Zufriedenheit gearbeitet. Dass er sich genügende Kenntnisse in allen Bereichen erworben hat und selbstständig disponieren kann, hat er bewiesen, als er meine intensive Wirtschaft während der Kriegszeit mehrere Wochen allein geleitet hat. Hermann, Rittergutsbesitzer und Rittmeister in Reserve, außer Dienst zurzeit im Felde. Ich war damals ziemlich weit von der Schriftstellerei ab. Ich dachte auch mit keinem Gedanken an so etwas wie Bücher. Und doch habe ich all diese Zeit gelernt, für das, was ich einmal werden wollte, ein Schriftsteller. Ich war nämlich fast immer mit Menschen zusammen. Ich stand hinter den endlosen Reihen der schwatzenden Frauen beim Rübenhacken, beim Kartoffelbuddeln und ich hörte die Frauen und die Mädchen schwatzen, von morgens bis abends ging das. Ich wurde ein Spezialist für Kartoffelzüchtung. In meinen besten Zeiten habe ich rund 1200 Kartoffelsorten nicht nur dem Namen nachgekannt, sondern auch nach dem Aussehen, der Form und Farbe der Knollen zu bestimmen gewusst. Herr Rudolf Ditzen war vom 15. November bis zum 1. August als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Kartoffelgesellschaft MBH tätig. Da Herr Ditzen auf landwirtschaftlichem Gebiete sehr gute praktische und theoretische Kenntnisse besitzt und außerdem ein gewandter und sehr gewissenhafter Arbeiter ist, war er der unterzeichnenden Geschäftsführung eine große Hilfe. Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern, Stettin, der Direktor. Ich hatte den ganzen Tag hinter Leuten zu stehen und sie zur Arbeit anzutreiben. Und nie leistete ich genug im Leuteantreiben. Dr. Tecklenburg-Tannenfeld. Ihr Sohn Rudolf hat uns heute wieder verlassen. Die Entziehung war bis auf die letzten Spritzen durchgeführt, als er uns auf irgendeine Weise betrogen hat. Wir haben uns auch keine Mühe gegeben, es herauszubekommen, da wir ihn in seiner Wichtigtuerei nicht noch bestärken wollten. Sieglinde, gelbe Schale mit gelbem Fleisch, lang-ovale Knolle, feinwürziger Geschmack. Umso erstaunter war ich, als er gestern plötzlich anfing zu protestieren und mit Anzeige beim Bezirksarzt drohte und eine so umfassende Überheblichkeit zeigte, dass er uns Bedingungen stellte. Ich sagte ihm, dass er jederzeit gehen könnte, wenn er mit unseren Ratschlägen nicht übereinstimmt. Eckeblomme, gelbe Schale mit gelbem Fleisch, lange ovale Knolle, Grata. Aus seinem Verhalten sehe ich mit herzlichem Bedauern neue Sorgen für sie emporsteigen, denn ich hatte nicht geglaubt, dass sein urteilsloser Größenwahn bereits solche Dimensionen angenommen hätte. Rosa Tannenzapfen, rosa Schale mit weißem Fleisch. Rudolf in eine geschlossene Anstalt gegen seinen Willen zu bringen, werden sie wohl keine Befugnis haben. Der Morphinismus allein berechtigt leider dazu so wenig wie die Trunksucht. Wenn ich ihn auch für die Entmündigung durchaus für reif halte, bezweifle ich doch, dass der Richter ohne weiteres davon zu überzeugen sein wird. Ackersee, Adretta, British Queen, Bamberger Hörnchen, grau-gelbe Schale, hellgelbem Fleisch, Linda, ovale große Knolle, cremig, gute Lagerfähigkeit. Wir bedauern daher aufrichtig, dass Herr Ditzen aus Gesundheitsrücksichten gezwungen ist, seine Stellung zum 1. August 1918 aufzugeben und wünschen ihm für die Zukunft das Beste. Berlin, Kartoffelbaugesellschaft MBH, Dr. Bischoff. Mein Vater hatte durchaus ein sehr anspruchsvolles Leben, sagen wir es mal so. Es hat ihn sehr mitgenommen. Er hat dadurch Erfahrungen gesammelt, die er dann in seinen Büchern verarbeiten konnte. Natürlich hatte er dann ein großes Talent auch dafür, dass er das so verarbeiten konnte. Er hat im Unterschied zu mir Situationen im Gedächtnis behalten können und die auf Anforderung eben wieder zurückholen können. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Und ich bin andererseits aber auch froh, dass ich dieses Talent nicht habe, was er hatte. Ich kann nicht solche Texte schreiben und ich habe da die Fantasie nicht und ich habe auch nicht dieses Gedächtnis, das es mir ermöglicht, irgendeine beliebige Situation, die ich mal erlebt habe, zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder plötzlich zur Verfügung zu haben. Und das hat mir mein längeres Leben beschert, denke ich, weil ich ein ganz normales Leben geführt habe und er seine Kerze an zwei Enden angebrannt hat, nicht? Und das war fast folgerichtig. Natürlich die Kriegszeit und die Nazis. Und wer da seine fünf Sinne zusammenhalten kann, der war ja entweder sehr stark oder er war eben dafür, nicht? Und sehr stark war er nicht. Und ich glaube, er hätte auch nicht emigrieren können, weil er in der Emigration bestimmt nicht hätte schreiben können. Glaube ich, bestimmt. Aber das ist, wie gesagt, Glaube. Aber das unterscheidet uns, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass ich dieses Talent nicht geerbt habe und dadurch aber eben ein viel ruhigeres Leben geführt habe. Länger auch. Liebste Suse, in manchem bist du ganz anders, als ich erwartet habe. Aber ich bekomme eine immer größere Achtung vor deinem Menschtum. Und je näher ich dich kennenlerne, umso mehr wächst meine Bewunderung vor dir. Ich muss dir das einmal sagen, damit du immer sicherer wirst mir gegenüber. Du genügst meinen Ansprüchen. Ich bin so froh und so stolz darauf, Ute, dass ich in deinem Leben etwas bedeute, dass du mich brauchst. Und du gehörst in mein Leben ja ebenso selbstverständlich hinein, dass mir die Zeit, wo du noch gar nicht für mich da warst, ganz unwirklich und fern erscheint, trotzdem es erst so kurze Zeit her ist. Berlin, 2. Februar 1931. Liebste Suse, während ich dir dies schreibe, will ich doch deine Aufmerksamkeit auf das Briefall lenken, das anliegt und Wolfgang unterschrieben ist. Du wirst kaum wissen, wer das ist, also Wolfgang Parsenow brachte mir das Morphiumspritzen bei. Er ist also gewissermaßen der Vater alles Übels. Und nun sage du, was meinst du? Soll ich mich ruhig telefonisch mal melden und hören, was er zu erzählen hat? Gib deinen Rat, Kamerad. Ja, Jungchen, Wolfgang Parsenow. Wenn ich auch glaube und weiß, dass er jetzt, wo wir so glücklich miteinander sind, keine Gefahr mehr für dich bedeutet. Junge, ruhiger wäre ich doch und lieber wäre es mir, wenn du nicht wieder näher mit ihm zusammenkommst. Morphium. Wolfgang Parsenow. An einem solchen Abend. Fallada hatte gerade sein letztes Morphium verspritzt, sich ins Bett gelegt und lauschte mit geschlossenen Augen meinen Worten. Ich las ihm aus einem Reklamheft vor. Richtete er sich plötzlich auf, riss eine Pistole unter dem Kopfkissen hervor, richtete diese auf mich und schrie, er würde mich erschießen, wenn ich ihm nicht verspräche, noch an demselben Abend nach Berlin zu fahren und ihm Morphium zu holen. Aber als ich an jenem Morgen erwachte, da ich dem Nichts gegenüberstand, wusste ich, ich musste Morphium bekommen, um jeden Preis. Mein ganzer Körper war von einer peinlichen Unruhe erfüllt. Meine Hände zitterten. Ein toller Durst, der nicht nur in der Mundhöhle, sondern in jeder einzelnen Zelle meines Körpers lokalisiert schien. Ich nahm den Hörer ab und rief Wolf an. Ich ließ ihm keine Zeit. Mit ersterbender Stimme hauchte ich, »Hast du Benzin? Komme sofort, ich vergehe.« Und legte mich aufatmend in die Kissen zurück. Eine tiefe feierliche Erlösung, Vorgefühl des kommenden Genusses, machte den gequälten Körper sanft. Wolf würde mit dem Auto kommen. Ich würde die Spritze einstechen. Ich fühlte das Eindringen der Kanüle. Und nun ist das ganze Leben schön. Ich hielt die Sache erst für einen Scherz. Aber sehr bald musste ich einsehen, dass es Fallada mit seiner Drohung bitter ernst war. Mit der entsicherten Pistole fuchtelte er mir vor dem Gesicht herum und beschimpfte mich, als ich ihm sagte, dass ich unmöglich noch in der gleichen Nacht nach Berlin könne. Das Telefon schrillte. Wolf meldete sich und... »Warum hängst du gleich ab?« »Ich kann dir kein Benzin bringen. Habe selbst nicht mehr. Muss heute auf die Jagd gehen. Eine Spritze. Eine einzige Spritze. Ich sterbe sonst, Wolf. Wenn ich doch nichts habe. Du hast. Ich weiß bestimmt, du hast. Aber mein Ehrenwort... Ich höre ja an deiner Stimme, dass du eben noch gespritzt hast. Du bist ganz satt. Heute Nacht um eins das letzte Mal. Und ich schon seit 11 nicht mehr. Wolf, komme rasch. In einem günstigen Moment gelang es mir, Falada die Pistole zu entwinden. Dabei ging ein Schuss in die Zimmerdecke. Ich stürzte aus dem Zimmer, schloss Falada ein und legte den Fensterladen vor. Nach circa 2 Stunden ging ich wieder zu ihm. Falada lag völlig erschöpft in seinem Bett, weinte und flehte mich an, ihm sein Verhalten doch ja nicht übel zu nehmen. Dummerweise gab ich Falada am nächsten Morgen die Pistole wieder. Ich fuhr nach Berlin. Als ich am anderen Tag mit dem Stoff zurückkomme, ist das nächste Desaster schon geschehen. Nachts haben kichernde Landarbeiterinnen im Vorbeigehen an die Fensterläden von Faladas Zimmer geklopft. Der von Entzugserscheinungen Gepeinigte hatte auf die entsetzt davonstiebenden Mädchen geschossen. Es hat damals mit dem Chef viel Ärger gegeben. Wir gehen auf ein Postamt und schreiben 1 Dutzend Rezepte aus. Wir begutachten unsere Schrift und 3 Rezepte, die nicht ärztlich krakelig genug aussehen, werden vernichtet. Dann einigen wir uns auf ein Viertel, in dem wir jagen wollen. Wir nehmen ein Auto. Ein paar Schritte vor der nächsten Apotheke lässt Wolf den Wagen halten und hinkt, krank und elend, los. Ich lehne mich zurück. Wolf hat Lösungen aufgeschrieben. Er wird 1/4 Stunde warten müssen. In 1/4 Stunde habe ich Benzin. Sachlicher Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein. Ja. So. Das Leben ist schön. Es ist so sanft. Ein glücklicher Strom wallt durch meine Glieder rein. In seinen Strömen bewegen sich alle kleinen Nerven. Zart und sacht. Wie Wasserpflanzen in einem klaren See. Ich habe Rosenblätter gesehen. Wieder weiß ich, wie schön ein einziger Baum in einem Hinterhof ist. Meine einzige Geliebte ist jetzt das Morphium. Sie quält mich unermesslich, aber sie belohnt mich auch über jedes Begreifen hinaus. Diese Geliebte ist wahrhaft in mir. Sie füllt mein Hirn mit einem hellen, klaren Lichte. In seinem Schein erkenne ich, dass alles eitel ist und dass ich nur lebe, diese Verzückung zu genießen. Liebster Uta, wenn ich mich mal ärgere oder schikaniert werde, so schüttle ich das bald ab und bin doch innerlich froh und glücklich. Ach Ute, ich wollte kein eigenes Haus und kein so großes Gehalt haben wie Fräulein Harder aus unserem Geschäft, wenn ich dich dafür hergeben müsste und so allein durchs Leben gehen müsste wie sie. 17.02.1929. Suse, ich habe gestern wirklich nach der Sitzung der Karnevalsgesellschaft das netteste Mädchen vom ganzen Saal gehabt. Aber meine Gefühle ihr gegenüber waren alles andere als männlich, sondern so mehr väterlich. Natürlich hat sie auch ein paar Küsse abgekriegt, aber das waren so dalbrige Kinderküsse, die du ja auch kennst. Ich habe schon Glück mit den kleinen Mädchen, seit mir nämlich nichts mehr daran liegt, Glück mit ihnen zu haben. Früher ist das auch ein bisschen anders gewesen. Feige Geschichten, heimliche Geschichten. Nein, Suse, das wollen wir lieber nicht anfangen. Lieber Ute, ich muss es dir endlich einmal sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich habe schon so oft dazu angesetzt, es dir zu sagen, und dann war ich feige, Ute. So feige. Und meine unglückselige Neigung, im entscheidenden Moment nicht sprechen zu können, ließ mich dann nicht dazu kommen. Aber dein Wort, feige, heimliche Geschichten wollen wir nicht erst anfangen, hat mir's klar gemacht, dass ich dir's sagen muss. Vielleicht wirst du mir öfter im Leben etwas zu verzeihen haben. Das ist eben das Schwere, was dir auferlegt ist. Aber ich will immer wahr zu sein versuchen. Soweit ich mich selbst kenne, will ich, dass auch du mich kennst. Und ich erwarte dasselbe natürlich von dir. Ute, lieber Ute, ich habe dich belogen, wie ich dir sagte, dass ich noch vollkommen unberührt wäre. Und doch nicht, Ute. Im Moment, wie ich das sagte, da habe ich nicht gelogen. Da habe ich das wirklich selbst geglaubt, weil du der Erste warst, dem ich mich freiwillig und ganz gab. Nicht die Tatsache, dass mich vor dir ein Mann mal besessen hat, ist entscheidend und wird dir wehtun. sondern dass ich dich deswegen belogen habe. Dich im falschen Glauben über mich ließ, das wird dir wehtun. Hab deine Suse trotzdem noch lieb. Ute, sie kann ohne deine Liebe ja nicht mehr sein. Mein süßes Mädchen, den wirklichen Rudolf Ditzen kennst du noch nicht. Ich will dir auch ein Geständnis machen. So viel ich auch erlebt habe, ich habe mich nie gern lieben lassen. Die Gefühle der anderen waren mir lästig. Ich habe mich einmal in der Liebe wirklich hingegeben, mich ganz so gegeben, wie ich wirklich war, und bin dabei böse verletzt worden. Schriftsteller werden. An Frau Annemarie Seierlen, Berlin 50, Kurfürstendamm 241. Liebe gnädige Frau, liebe gnädige Frau, liebe Anja, liebe Mi, liebe Mi, du liebste Miami. Nach einer Reihe von Pubertätsjahren, die mir keinen Fall von gelungenem Geschlechtsverkehr brachten, die mich ernstlich an meine vollkommene Impotenz glauben ließen, lernte ich Hedwig kennen. Sie reizte mich rein körperlich erotisch. Gewiss war sie nicht mehr als ein lymphatisches, dickes Stück Fleisch. Aber du musst wissen, dass ich in keinster Weise verwöhnt war. Was ich bisher kennengelernt hatte, war das Bordell mit seiner Unbefriedigung und die Onanie mit ihren rein gehirnlichen Reizen. Um diese Zeit setzte aber dein Einfluss ein. Und ich brach mit ihr. Ich kenne wenig Frauen. Dann sind eine Unzahl Mädchen da, die man sieht. Es sind die Angebote auf der Straße. Sie verlocken mich alle nicht einmal physisch. Ihr Leib ekelt mich. Die ganze Welt ist erotisch tot. Ich kenne nur noch dich. Vater, Wilhelm Ditzen. Lieber Rudolf. Leipzig, den 7. August 1918. Ich sichere dir für dein schriftstellerisches Versuchsjahr, das vom 1. Juli 1918 abgerechnet wird, zur Bestreitung deines gesamten Unterhalts, Unterhaltsgelder im Gesamtbetrag von 3.600 Reichsmark monatlich zu. Tante Ada, als ich meinem Neffen Rudolf meine entschiedene Missbilligung seines Romans, der ja alle sexuellen Perversitäten behandelt, ausdrückte, redete er erst sehr hohe Töne, schreckliche Drohungen von Abbruch der Beziehungen. Aber allmählich wurde er bescheidener. Und ich glaube auch, das Ungeheuer ruht jetzt. Liebste Mi, und aus diesen beiden Tagen, die so unbegreiflich schön waren wie nie etwas in meinem Leben, ist mir eines in Erinnerung geblieben. Du nahmst mich in deinen Arm und sagtest, du bist mein. Mi, da hast du mir das gesagt, was noch nie ein Mensch zu mir gesagt hat und nie ein Mensch von mir gewollt hat, einem anderen gehören sollen. Und nun bin ich dein, und du musst mich nehmen, wie ich bin. Dumm und klug, zweifelnd schlecht, immer wieder bedrückt, immer wieder mutlos, grantig und wie ein Junge. Ich bin dein Du. Diese Zusicherung ist eine einmalige. Sie wird nicht wiederholt. Dieser Versuch gilt nur dann als erfolgreich, wenn du dir bis zum 1. Juli 1919 gesicherte Aussicht schaffst, von dieser Zeit an durch Schriftstellerei im Wesentlichen selbst deinen Unterhalt zu erwerben. Möge der Ausgang ein günstiger sein. Freilich produziert er augenscheinlich doch wieder ungesundes Zeug, ist auch sicher in Berlin in böse Kreise geraten, wo seine Eitelkeit und seine krankhafte Neigung zur Schauerliteratur Nahrung findet. Liebe Miami, ich bin dein Kind. Zu mir bist du in der Hauptsache Mutter, nicht dein Geliebter. Du bist die Sonne, die am Himmel wandelt. Es ist alles Liebe und Segen. Die Welt ist du und die Vögel singen. Es ist das Paradies. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Fühlst du es nicht, dass ich vor dir knie? Ich bin so klein, so nichts. Aber eines ist da, dass ich dich liebe. Du bist die Sonne. Ich liebe dich. Dich allein. Du. Er ist in ganz böse Gesellschaft geraten. Futuristen, Kubisten, Expressionisten. Sein Gesicht ist noch klein und kindhaft geblieben. Für Augenblicke sieht er aber auch wie ein alter Mann aus. Er raucht unablässig. Natürlich hatte er sein Manuskript im Koffer und las mir daraus vor. Einzelne Stellen sind unleugbar gut geschrieben, aber sie wechseln ab mit ganz wirren, zusammenhanglosen Worten und sinnlosen Gräueln. Der einzige Trost ist mir, dass das fürchterliche Opus so endlos lang wird, dass wohl jeder Verleger davor zurückschrecken wird. Außerdem sollst du deinen Roman unter einem Pseudonym herausgeben. Das fordere ich in erster Linie in deinem eigenen Interesse. Die Inhalte zweier Märchen aus der Sammlung der Brüder Grimm machte ich mir für meinen neuen Namen zu eigen. Hans im Glück und die Gänsemarkt. Glück würde Hans haben und weiterleben, wenn er es mit der Wahrheit hielt. Wie das treue Schimmelpferd Falada der Gänsemarkt, das getötet wurde und dessen abgetrennter Kopf noch immer die Wahrheit sprach. Falada, da du hangest. Tritt dieser Erfolg nicht ein, worüber du selbst entscheidest, so verschaffst du dir vom 1. Juli 1919 ab eine Stellung ähnlich der bisherigen bei der KGB-Kartoffelbaugesellschaft Berlin. Liebste Mie, alles, was ich schrieb, kommt mir so weitschweifig, so ohne Allgemeingültigkeit, so krankhaft vor, dass ich verzweifeln möchte. Am Ende bleibe ich doch der kleine Kartoffelbeamte. Habe ich nicht den Beruf zum Künstler, bleibt Kartoffeltrumpf. Dann kommt eines Tages die Stunde, da die wahrhaften Frauen sich von mir abkehren, weil ich zu leicht bin. Dann ist mein Schicksal am Ende doch eine Hedwig und ein enges Heim, ein dumpfes Leben. Du allein hältst mich. Lieber Rudolf, ich glaube nicht, dass du mit einiger Sicherheit vertrauen kannst, dir durch Schriftstellern deinen Lebensunterhalt zu erwerben. Ich habe schon 1918 und 19 zwei Romane geschrieben und veröffentlicht. Aber ich erkenne diese beiden ersten Kinder nicht an. Ich habe sie später aufgekauft, einstampfen lassen. Ich will nichts mehr von ihnen wissen. Du hast uns vor Monaten einmal von einem glänzenden Angebot geschrieben, das dir von einem Saatkartoffelhändler gemacht sei. Ja, und dann kam dieser schreckliche Donnerstag, der 30. Januar 1919, an dem man erkennen musste, dass dieser Körper gar nicht Schluss machen wollte. Dass er ein Leben ohne rechte Liebe und ohne Kunst mit Kartoffelei dem Tode vorzog. Und dann kam das Schreckliche. Es ging nicht. Wo man noch stach. Wohl kam dickes, schwarzes Blut. Aber die Luft drang nicht durch die Kanülen. Sie waren zugerostet. Und das war wieder Bestimmung. Denn nun sah man, dass man nicht sterben durfte, sondern zu leben hatte. Weiter zu leben. Immer weiter. Immer noch einmal von vorne an. Und nun legte man die Spritze aus der Hand und begrüßte es wieder einmal. Das Leben, das liebe Leben. War meine Mutter ja zu Hause und dann kam ein Telegramm. Und da hat sie mich genommen. Ja, ich glaube, ich war damals alleine da. Und hat mich mit zu sich auf ihr Sofa, auf dem sie ja auch schlief, denn, und, nicht, weil das Schlafzimmer ja anders belegt war durch Flüchtlinge, hat sie mich dahin genommen und hat gesagt, der Vater, also dein Papa ist jetzt, der kommt nicht mehr und der kann nicht mehr kommen, der ist jetzt gestorben. Das habe ich in Erinnerung, ja, aber mehr auch nicht. Denn zur Beisetzung oder sowas gab es ja dann keine Feier und keine, nee, da war meine Mutter wohl auch nicht da. »16.02.1929. Liebster Ute, die langen, bösen, schweren Jahre, die hinter dir liegen, und die Jahre, die ich gewartet habe auf das Glück, sie sind nicht vergeblich gewesen, und wir wollen sie nicht vergessen, denn sie haben uns ja erst fähig gemacht, unser Glück so schön und groß zu empfinden. Ja, ja, mein Ute, dein bin ich und dein bleib ich, und ich halte dich und lasse dich nie wieder.« Liebste, ich verstehe nicht, dass ich das habe ertragen können. dass ich diesen Weg ganz durch Nacht und dunkle Schatten habe gehen können. Aber in meinem Innern muss die Hoffnung wach gewesen sein auf dich. Wie hätte ich sonst diese Jahre ertragen? Und nun bist du wirklich gekommen. Du weißt, dass ich bis zur letzten Stunde mir nie solch Glück erhofft habe. Es ist über mich gekommen wie aus Traum und ist immer noch wie Traum. Geweißt. Der Fußboden Linoleum. Ofen, Bett, Fenster, Wandschrank, Klapptisch, Klappbank, Tür, Ofen, Bett, Fenster. Oberstaatsanwaltschaft Kiel, den 25.09.1925. Ich gestatte mir, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass Rudolf Dietzen nach Begehung einer Unterschlagung in Höhe von 5.000 Mark zum Nachteil der Gutsverwaltung von Rohr zu Lübkus, Kreis Neustettin. Plötzlich ist das eigene Leben zu Ende. Einer weiteren Unterschlagung in Höhe von 10.000 Mark zum Nachteil der gräflich-hahnschen Gutsverwaltung zu Neuhaus bei Lütjenburg und mehrerer Urkundenfälschungen sich am 18. September 1925 dem Amtsvorsteher in Gramenz, Kreis Neustettin, gestellt hat. Nun muss man das Leben irgendeines anderen führen. Ein fremdes, befohlenes Leben. Dort lebt man nicht, nicht wahr? Es ist wie eine Pause. Er befindet sich zurzeit im Gerichtsgefängnis Berlin, von wo er in den nächsten Tagen in das hiesige Gerichtsgefängnis zur Untersuchungshaft überführt werden wird. Ich erhalte die Erlaubnis für mich zu behalten, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm, Bimsstein, Seife, Schwamm. Er macht einen Abstecher in das Kieler Kneipen- und Dirnenviertel. Man kennt ihn dort. Er amüsiert sich, trinkt, hält große Runden frei. Zwischendurch zählt er auf der Toilette das Geld. Die Hahnsche Summe ist schon angerissen. Dann werde ich zum Sekretär geholt. Meine Personalien werden aufgenommen. Als Name und Adresse meiner Eltern festgestellt werden, sage ich stockend: Ich hätte eine Bitte, Herr Sekretär. Nun, wenn es möglich wäre, dass Sie nicht benachrichtigt würden. Mein Vater ist 72, er weiß von nichts. Und bei seiner Stellung? Er fährt nach Hamburg, setzt sich in ein Flugzeug nach Berlin. München, Leipzig, Dresden, Köln gibt er später noch als Station seiner verzweifelten Reise an. Am Ende ist er wieder in Berlin und sucht die Polizeiwache im Bahnhof Zoo auf, um sich zu stellen. Am 18. September wird er gegen 1 Uhr morgens festgenommen. Der Strafgefangene Willi Kuhfeld geht in seiner Zelle auf und ab. 5 Schritte hin, 5 Schritte her. Wieder 5 Schritte hin. Einen Augenblick bleibt er unter dem Fenster stehen. Es ist schräg aufgestellt, soweit die eisernen Blenden das zulassen. Und herein dringt das Scharren vieler Füße. Auch einmal der Ruf eines Wachtmeisters: Abstand halten! 5 Schritte Abstand! Station C4 hat Freistunde. Eine halbe Stunde gehen sie dort im Kreis, an der frischen Luft. Nichts haben Sie zu reden, verstanden? Ruft der Wachtmeister draußen, und die Füße scharren weiter. Der Gefangene geht zur Tür. Nun bleibt er dort stehen und lauscht in den Bau, der still ist. Wenn Werner heute nicht schreibt, denkt er, muss ich zum Pfaffen gehen und betteln, dass sie mich in das Heim aufnehmen. Wohin soll ich sonst? Über 300 Mark macht mein Arbeitsverdienst sicher nicht. Die sind bald alle. Er lauscht immer noch. 20 Minuten ist die Freistunde vorbei, dann kommen wir runter. Sehen, dass ich vorher noch was Tabak krampfe. Ich kann doch nicht die letzten 2 Tage ohne Tabak sein. Er öffnet das Schränkchen, sieht hinein, aber natürlich ist kein Tabak da. Die Essschüssel muss ich auch noch wienern. Sonst kotzt Rusch mich an. Putzpomade. Besorgt mir Ernst. Auf den Tisch legt er Jacke, Mütze, Halstuch. Wenn draußen auch ein strahlender, warmer Maitag ist, Halstuch und Mütze sind Vorschrift. Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. Falada, ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinald Grebe und Tiller Kratochwil. Teil 1. Mit Reinald Grebe als Hans Falada und Tiller Kratochwil als Anna Ditzen, genannt Suse. Sowie Johannes Benecke, Christian Berkel, Bettina Hoppe, Georg Kardetz, Felix von Manteuffel, Ulrich Nöten, Jutta Wachowiak, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton. Saxophon Annegret Tulli. Bassflöte Ralf Mielke. Schlagzeug Stefan Stopora. Klavier und Komposition Steffen Schleiermacher. Ton Peter Awar und Katrin Witt. Dramaturgie Juliane Schmidt. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.